Die Erfindung der Schule. Wenn du im alten Sumer oder im alten Ägypten Bürokrat werden wolltest, musstest du lesen, schreiben, rechnen und Informationen finden lernen. Und dafür musstest du eine Schule besuchen. Die Sumerer und Ägypter gründeten die ersten Schulen in der Geschichte der Menschheit. Archäologen haben einen Text über einen ägyptischen Jungen namens Pepi entdeckt, der Schule total blöd fand. Im alten Ägypten durften nur Kinder wohlhabender Eltern zur Schule gehen. Und Pepi stammte aus einer reichen Familie. Aber er wusste dieses Glück nicht zu schätzen. Er fand Schule langweilig. Also hielt ihm Keti, sein Vater, eine kleine Motivationsrede, die Archäologen exakt entschlüsseln konnten. Keti wollte Pepi klarmachen, dass es im Leben Schlimmeres gibt als Langeweile. Und deshalb schilderte er ihm den Alltag eines ganz normalen Bauern. Ein Bauer lebt in ständiger Sorge um seine Felder, sagte er. Den ganzen Tag schleppt er Wasser vom Fluss zu seinen Pflanzen, bis er ganz krumme Schultern und einen wundgescheuerten Nacken hat. Morgens muss er sein Gemüsebeet wässern, mittags seine Obstbäume und abends sein Korianderfeld. Dann erzählte Keti, dass Leute ohne eigene Felder sogar noch schlimmer dran waren. Wenn du selbst kein Land besitzt, musst du als Knecht auf den Plantagen anderer arbeiten. Ein Knecht lebt im absoluten Elend. Er ist in Lumpen gehüllt, sein Körper riecht und er rackert von frühmorgens bis spätabends, bis er Blasen an den Händen hat. Außerdem können jederzeit die Soldaten des Pharaos vorbeikommen und den armen Kerl mitnehmen, zum Dämme bauen oder Gräben schaufeln. Und was ist die Belohnung? Alle möglichen Krankheiten und ein früher Tod. Pepi verstand die Botschaft und ging am nächsten Tag sehr bereitwillig zur Schule. Er fand Langeweile plötzlich gar nicht mehr so schlimm. Nicht so schlimm wie hartes Schuften. Klar, es ist ja auch leichter aufzuschreiben, was andere Menschen tun sollen, als es selbst zu tun. Es ist leichter, einen Füller über ein Blatt Papier zu schieben, als einen Graben auszuheben.